Abschnitt 34 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. 3 Wochen als Hopfenpflücker. Teil 2. Es ist 3 Uhr nachmittags, also nicht mehr daran zu denken, dass wir an diesem Tage noch die Arbeit aufnehmen würden. Als Frau Mratschek am Bahnhof die Lohnbedingungen verkündet hatte, waren alle einverstanden gewesen. Jetzt, da sich die Leute in dem Orte zu Gruppen zusammenschlossen, kam es zu Erörterungen, zu Erwägungen, zu Unzufriedenheiten, zu Befürchtungen, zu Vorschlägen. Besonders jene, die im Leiterwagen nicht genug hatten beteuern können, dass sie nur spaßeshalber hinausgefahren seien, waren für die Erhöhung des Lohnes um 2 Heller. Einer hat die Besorgnis ausgesprochen, dass die 4 Hopfengärten des Gutes schon binnen 3 Wochen abgepflückt sein könnten, während in anderen Hopfenplantagen mindestens 4 Wochen lang gearbeitet wird. Man werde in der letzten Woche anderswo keine Arbeit mehr finden können. Der Ex-Mediziner mit Zwicker und Stehkragen hat das Bedürfnis, mit seiner Intelligenz zu protzen und richtet von Zeit zu Zeit mit erhobener Stimme Phrasen an die Versammelten. Wir werden klug erwägen, wie die Verhältnisse liegen, und werden uns danach richten. Bravo, bravo. Man beschließt, zur Gutsverwaltung zu ziehen und dort Forderungen vorzubringen. Alle müssen mit. Die Dörflerfamilien werden herbeigeholt, auch Frau Mratschek wird gerufen. Sie ist nichts weniger als erfreut von der Bewegung, die da entstanden ist. Sie bekommt für jeden Hopfenpflücker, den sie brachte, und für jeden Tag, an dem ihre Partie arbeitet, von der Gutsverwaltung eine beträchtliche Vermittlungsgebühr. In geschlossenem Zuge geht es zum Verwaltungsgebäude. Die umhertollenden Kinder eröffnen, die friedlichen Dörfler beschließen den Zug. Der Johann soll unterhandeln, wollen die Leute. Aber der Handlungsdiener lehnt diese Mission ab. Warum soll ich mir den Mund verbrennen? Soll nur Frau Mratschek hingehen. Sie ist Pantafirka. Sie weiß, was wir wollen und soll unsere Wünsche vortragen. Wir werden sehen, was sie ausrichtet und werden dann beschließen. Bravo, bravo. Frau Mratschek soll hingehen. Die Republik mit dem Großherzog an der Spitze. So ging die Partieführerin zum Verwalter. Wir warteten draußen. Als sie wiederkam, teilte sie das Resultat ihrer Intervention mit. Lohn und Kartoffelrelutum bleiben so, wie sie waren. Aber das Milchdeputat werde von 0,5 Liter auf 1 Liter erhöht. Man könne ziemlich lange Stängel an den Dolden lassen. Auch werde beim Messen nur locker aufgeschüttet und nicht gepresst. Arbeit sei ausreichend vorhanden für mehr als 4 Wochen. Sollte aber die Hopfenflur schon vor Ablauf dieser Zeit abgepflückt sein, bekomme man für den Rest der Zeit eine andere Arbeit zugewiesen. Das kennen wir. Man wird uns einfach fortschicken. Solche und ähnliche Einwendungen wurden laut. Schließlich aber gab man sich zufrieden, die Menge zerstreute sich. Auf dem Platz beim Brunnen kam man bald wieder zusammen und führte friedliche Gespräche. Wie gerne wäre man in den Dorfkrug eingekehrt. Wie gerne hätte man im Kaufmannsladen ein Gläschen Kornschnaps getrunken. Aber niemand hatte Geld. Einer steckte sich eine 1/2 Ungarische in den Mund und bat seinen Nachbarn um ein Zündholz. Mit der rhetorischen Frage »Stehl ich?« wies ihn dieser ab. Um 6 Uhr ist Milchfassung im Stall. Der Wirtschaftsadjunkt notiert den Namen eines jeden, der sein Quantum bekommen hat. Die Kartoffeln für die Ledigen holt Frau Mratschek und kocht davon gegen Bezahlung von 6 Hellern Suppe. Mit den Milchtöpfen setzen wir uns vor das Wohngebäude. 3 Männer haben Mundharmonikas mit und konzertieren. Paare beginnen sich in schlürfenden Tänzen zu drehen. 2 Burschen veranstalten einen Wettlauf auf den Händen. Gegen 8 Uhr sind wir im Quartier. Aber ans Schlafen ist nicht zu denken. Man liegt in Kleidern und Stiefeln. Die Enge des Raumes bedingt, dass sich einer an den anderen quetschen muss. Das Stroh sticht und raschelt. Die Flöhe springen umher, die Luft ist dick zum Schneiden und gegen das Öffnen des Fensters wehren sich die meisten. Auch die Zulässigkeit des Rauchens erweckt Debatten. Die, die aus Gründen der Feuersgefahr dagegen sind, behalten die Oberhand. Wenn einer aufsteht, tritt er im Dunkel den anderen auf Waden und Schenkel. Flüche und Drohungen von Unsichtbaren an Unsichtbare sausen durch die Finsternis. Draußen hört man werbendes Flüstern. Nach und nach macht man sich notgedrungen mit dem Gedanken vertraut, dass von Schlaf keine Rede sein könne. Man unterhält sich also. Geschichten und Abenteuer werden erzählt, nur Eindeutigkeiten. Um 5 Uhr früh steht man auf. Niemand wechselt die Wäsche, niemand wäscht sich, nur die Burschen frisieren sich mit Pomadestangen. In dem grauen Ententeich werden einige Kinder gebadet und Windeln gespült. Mit jeder Nacht wird es ärger im Massenquartier. Schon am 2. Abend kam der Arbeiter Wewerka spät nach Hause und seine Frau, schwarz gescheitelt, trotz Magerkeit gütig aussehend, zwischen ihren beiden Kindern liegend, einem Buben von 3 und einem Mädchen von 2 Jahren, macht ihm eine Szene. Er versaufe alles. Würden wir nicht gebieterisch Ruhe verlangen, der Krawall fände kein Ende. Am nächsten Tag kommt Wewerka noch später. »Wenn du nicht kuscht, gehe ich gleich ins Gasthaus zurück«, droht er der Frau. Aber die keift weiter. Er geht entschlossen zur Tür, will uns zeigen, dass er der Herr ist, die Drohung ernst war. Sie brüllt ihm nach. »Wenn du weggehst, rufe ich gleich einen Burschen zu mir und mache dir Schande. Öffentlich mache ich dir Schande.« Alle kichern, Wewerka schlägt von außen die Tür zu. »Haflino, komm her!« schreit die Frau hysterisch auf. Ein Bursch, man hat ihn schon beim Hopfenpflücken tagsüber neben den Wewerkas sitzen gesehen, tappt über unsere Beine. Er geht zu ihr. Witze, Bemerkungen, zustimmende Kritik, Kichern, Wünsche quirlen in dem Zimmer. Tags darauf geriet ich auf der Landstraße mit 2 Riesen ins Gespräch. Sie kamen eben von der Flussregulierung bei Pilsen und waren schon seit Jahren auf der Walz. Gepäck hatten sie nicht, nur ein Spiel Karten. Ihren Stiefeln fehlten die Spitzen, dementsprechend sahen die Kleider aus. Die beiden waren einen Tag vor der Parta Mraczek auf dem Gut eingetroffen. Sie forderten mich auf, bei ihnen zu schlafen. Sie hätten vor dem Dorf draußen ein Gesindezimmer mit viel Stroh für sich allein. So übersiedelte ich nun zu ihnen und lag ziemlich bequem. Als jedoch die beiden Riesen am Abend volltrunken und wortlos die Türe verriegelten, wurde mir unheimlich zumute. Ich entkleidete mich und legte meine Hose unter meinen Kopf. Den Rock knöpfte ich über meine Füße, damit ich nicht friere. Das Portemonnaie band ich am Halse fest. Mein Misstrauen war begründet gewesen. Als ich am nächsten Abend von der Arbeit nach Hause kam, war mein Felleisen leer. Socken und Hemden und Taschentücher und Handtuch waren fort. Auch mein Knotenstock fehlte. Auf dem Stroh lagen die zerfetzten Hemden der beiden Vagabunden. Nur die Seife hatten sie mir zurückgelassen. Die brauchten sie nicht. Sie waren mittags fortgewandert, der eine mit meinem Stecken in der Hand. Ich gebe hiermit den schamlosen Dieb der öffentlichen Verachtung preis. Er heißt Karl Kölbel und stammt aus Wallern. Im Hof des Bauerngutes versammelten wir uns um 5:30 Uhr früh. Der Schaffer zählte 12 Burschen und 8 Mädchen ab, hieß sie Mistgabeln holen, da wir Schober zusammenstellen sollten. Ich war unter den 12 Burschen und Wiltscher tauschte mit einem der 8 Mädel, um mit mir in einer Gruppe zu sein. Einzelne Partien arbeiteten in den Scheuern, die unsrige wurde zur Feldarbeit beordert. Am ersten Tage standen wir auf dem Schober und reichten Garben zur Dampfdreschmaschine hinüber, auf deren ratterndem, knatterndem und zuckendem Dach sich die Arbeiterinnen bewegten, wie Besucher des Narrenpalasts im Lunapark. In den nächsten Tagen war uns das Wenden von Schwaden auf den Feldern zugewiesen, oder wir hatten riesige Schober zu bauen. Die Bündel wurden gesammelt und zu dem hohen Bau aufgeschichtet, an den dann wieder die Dreschmaschine heranfuhr. Arbeitseifer hatte alle erfasst, und wenn auch einige 100 Garben im Scherz als Wurfgeschosse gegen den oder jenen Arbeitsgenossen verwendet wurden und dieser unter dem Hagel der von allen Seiten auf ihn niederprasselnden Ehrenbündel verschüttet auf dem Schober niedersank, die Wagen füllten sich doch zusehends. Nicht so bewegungsreich und abwechslungsvoll war das Hopfenpflücken, das in wenigen Tagen begann. Bereits am Vorabend des ersten Pflücktages war Fett und Butter und Schnaps eingekauft worden, denn nun gab es keine Mittagspause mehr, in der man hätte ins Dorf gehen können. Jetzt wäre es ja auf Kosten jedes Einzelnen gegangen. Zeit ist Lohn, wenn man Akkordarbeit leistet. Ende von Abschnitt 34.